6.30 Uhr, halb sieben und damit Zeit für Nachrichten. Die Meldung vom Tode des ersten Bundeskanzlers Konrad Adenauer hat im In- und Ausland Trauer und Anteilnahme ausgelöst. In Bonn sind in den Nachtstunden weitere Beileidsbotschaften aus aller Welt eingetroffen, in denen das Lebenswerk des gestern Mittag im Alter von 91 Jahren verstorbenen Politikers gewürdigt wird. Die Parteien der Bundesrepublik haben angesichts der Todesnachricht den Wahlkampf für die am Sonntag in Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz stattfindenden Landtagswahlen abgebrochen. Auch die ursprünglich für heute und morgen vorgesehenen Plenarsitzungen des Bundestages wurden abgesagt. Zu den Trauerfeierlichkeiten für Konrad Adenauer am kommenden Dienstag werden der amerikanische Präsident Johnson, der französische Staatschef de Gaulle, der britische Premierminister Wilson und zahlreiche Regierungsvertreter anderer Länder in die Bundesrepublik kommen. Bundespräsident Lübcke betonte in seinem Nachruf, Konrad Adenauer habe seinem Vaterland mit der ganzen Hingabe seiner Person und aus der Kraft seines unerschütterlichen christlichen Glaubens gedient. Bundestagspräsident Gerstenmaier sagte, der Name des Verstorbenen kennzeichne eine Epoche des Friedens und des Aufstiegs. Bundeskanzler Kiesinger erklärte, die Sorge um die Einigung Europas habe Adenauer in seinen letzten Lebenstagen fast übermächtig bewegt. Als große Ziele des früheren Kanzlers bezeichnete Kiesinger die Bewahrung der Freiheit, die Sicherung des Friedens, die Einigung Europas und die Wiedervereinigung Deutschlands. Der SPD-Vorsitzende Brandt hob hervor, der langjährige Regierungschef habe den freien Teil Deutschlands zum Verbündeten des Westens gemacht und der westeuropäischen Einigung starke Impulse gegeben. Der FDP-Vorsitzende Mende wies insbesondere auf die Verdienste Adenauers um die deutsch-französische Aussöhnung hin. Der amerikanische Präsident Johnson und Königin Elisabeth von England erklärten in ihren Beileidstelegrammen, das Hinscheiden Adenauers sei ein Verlust für Europa und die gesamte westliche Welt. Johnson äußerte, die lebenslange Opposition Adenauers gegen die Tyrannei in jeder Form werde niemals vergessen werden. Im Beileidschreiben des französischen Staatspräsidenten de Gaulle heißt es, er beuge sich im Namen Frankreichs in Ehrfurcht vor Konrad Adenauer, der einer der großen Staatsmänner dieser Zeit gewesen sei. Der israelische Ministerpräsident Eschkol würdigte in einem Schreiben an Bundeskanzler Kiesinger besonders die Bemühungen Adenauers um die deutsch-jüdische Aussöhnung. Über das Ausmaß der Flugzeugkatastrophe, die sich in der vergangenen Nacht auf Zypern ereignet hat, liegen zur Stunde noch keine genauen Angaben vor. Den ersten Berichten zufolge muss jedoch damit gerechnet werden, dass es sich um eines der schwersten Unglücke in der Geschichte der Zivilluftfahrt handelt. An Bord der Maschine befanden sich 130 Touristen einer schweizerischen Reisegesellschaft, die von Bangkok nach Zürich zurückkehren wollte. Nach Mitteilung der Bergungstrupps wurden bisher nur 6 Überlebende gezählt. Die amerikanische Mondsonde Surveyor 3, die in der vergangenen Nacht weich auf dem Erdtrabanten aufsetzte, hat unmittelbar nach der Landung die ersten Funkbilder übermittelt. Die Landung erfolgte nach einer Flugzeit von etwa 65 Stunden im sogenannten Meer der Stürme. Surveyor 3 ist mit Geräten ausgerüstet, mit deren Hilfe weitere Einzelheiten über die Beschaffenheit der Mondoberfläche erforscht werden sollen.